3. Diktat. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Meine Arbeit. Mein Name ist Petra Schumann. Ich arbeite in einem Supermarkt. Meine Arbeitszeit ist Dienstag bis Donnerstag von 6 bis 14 Uhr und am Freitag und Samstag von 12 bis 20 Uhr. Am Sonntag und am Montag habe ich frei. Ich muss mit den Kunden sprechen oder Lebensmittel sortieren. Die Arbeit ist nicht leicht. Ich muss manchmal lange an der Kasse sitzen oder schwere Kartons tragen und immer freundlich sein. Manche Kunden sind unfreundlich und es gibt oft Diskussionen. Ich mache aber auch Fehler. Das ist ganz normal. Ich habe aber sehr gute Kollegen. Wir essen zusammen Mittag und lachen viel. Die Arbeit macht schon Spaß.